Manche sagen, lass das sein. Mann, was fällt dir denn bloß ein? Was soll dieser Kinderkram? Das ist wirklich nur noch arm. Machst dich hier zum Überhorst und dein Ruf ist längst verkorkst. Mann, du bist echt kackpeinlich. Wie alt bist du eigentlich? Andere in deinem Alter sind erwachsen und längst weiter. Du machst solche Scheiße hier. Alle schauen hinab zu dir. Alles, was dir wichtig ist, ist nur unwichtiger Mist. Denn in unserer echten Welt zählt Anpassung und stets mehr Geld. Vielleicht ist es nicht ganz zu spät, du kannst noch mit auf unseren Weg. Willst du nicht auch wie alle sein, dann komm zu uns und reih dich ein. Scheiß auf euch Säcke, scheiß auf Standard und Normal. Ich bin wie ich bin, eure Meinung kackegal. Du bist doch schon alt genug, da muss man wissen, was man tut. Doch was du machst, hat keinen Sinn, keine Zukunft, kein Gewinn. Keiner kann dich noch verstehen, kann eine Bedeutung sehen. Jeder denkt, was das für ein Freak, was ist das für ein stiller Typ. Jeder hält sich von dir fern, will nicht mit dir gesehen werden. Du passt nicht zu uns anderen hier, du stehst allein und hier stehen wir. Deine Art so ungewöhnlich, so ist keine Zukunft möglich für die Reste deiner Zeit. Idiot in alle Ewigkeit. Wichtig ist Karriere machen und kauf dir die richtigen Sachen. Kauf dir Zeug, was du nicht brauchst, damit du wie der Rest ausschaust. Die Dinge werden schon poliert, so wird Status symbolisiert. Das ist das Spiel, sei doch dabei, für dich ist noch ein Plätzchen frei. Scheiß auf euch Säcke, scheiß auf Stand.